Sie hören Popstop, das Musikradio. Jetzt mit einer weiteren Sendung aus der Reihe Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Heute Ausgabe 26. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Alexander Stock. Oh, Motorbiene. Am Sonntag fahr ich mit dir zum Rummelplatz. Du nimmst wieder auf dem Soziusplatz. Dann fahren wir schnell in jede Kurve rein. Du bist froh, mit mir allein zu sein. Oh, Motorbiene. Motorbiene. Am Rummelplatz schieß ich ein Herz für dich, damit du merkst, ich steh ja nur auf dich. Dann fahren wir mit der Geisterbahn und du schreist laut, so wie der letzte Zahn. Oh, Motorbiene. Den flotten Auftakt für die heutige Sendung verschaffte uns Benny Quick mit dem Song Motorbiene aus dem Jahr 1962. Die Älteren von uns werden sich daran erinnern, das war ein Riesenknaller bei uns hier in Deutschland. Er landete in der deutschen Hitparade auf Platz 27 und das ist für einen Newcomer kein schlechter Start. Der Sinn des Songs ist leicht zu erkennen, man kann ihn ja verstehen. Der Song ist auf Deutsch, falls Sie das noch nicht gemerkt haben sollten. Da stellt sich die Frage, wer denn Benny Quick ist oder war. Er wurde geboren am 31. Dezember 1943 in Essen als Rolf Müller. Er verstarb bereits am 22. Dezember 1999 in Frankfurt am Main. Ab Ende der 1950er Jahre trat er unter dem Namen Charlie aus Essen mit seiner Gitarre und verschiedenen Begleitbands in Festsälen und Tanzclubs im Ruhrgebiet auf. Er hat dabei mehrere Gesangswettbewerbe gewonnen und als er dann in die Talentshow von Udo Werner kam, vermittelte dieser dem Nachwuchskünstler 1961 Probeaufnahmen bei dem renommierten Plattenproduzenten Heinz Gietz in Köln. Der produzierte mit dem Sänger, dem er kurzerhand den Namen Benny Quick verpasste, dessen Debütsingle Motorbiene. Den deutschen Text schrieb Heinz Helmer. Benny Quicks Motorbiene zählt bis heute zu den besten und bekanntesten Doo-Wop-Titeln in deutscher Sprache und zu den Evergreens des deutschen Schlagers. Ich könnte mich jetzt von Ihnen überreden lassen und Ihnen das Original einmal vorzuspielen, soll ich? Na gut, überredet. Motorcycle. Well, I drive around on a red motorcycle. Every day after school, I'm a motorcycle fool. Driving with my baby, don't you know me? Cool, going yeah, yeah, yeah, yeah. A motorcycle. Auch nicht schlecht. Und was sich in der deutschen Version so wie eine Kreidler Florette anhörte, ist in den USA tatsächlich ein dickes Motorrad, denn Motorcycle heißt ja nichts anderes als Motorrad. Nachdem wir nun das geklärt haben, stellt sich natürlich auch die Frage, wer hat das denn gesungen? Ja, und jetzt dürfen Sie so 1 bis 720.000 Mal raten, es sei denn, Sie wüssten, wer es gemacht hat. Das waren Tycho and the Triumphs. Und ein gewisser Jerry Landis hat den Song geschrieben. Ich glaube nicht, dass sie das auch nur für einen Cent schlauer macht. Wollen Sie wissen, wer das ist? Ja, das sage ich Ihnen jetzt. Das war Paul Simon. Ja, genau der von Simon & Garfunkel. Dieser Paul Simon hat den Song geschrieben und auch vorgetragen. Und er hatte keinen großen Erfolg damit, denn er kam in den Billboard Hot 100 in den USA nur eine Woche lang auf Platz 99 und dann war er wieder weg. Dafür hat er aber eine schöne Karriere hingelegt, das muss man schon sagen. Thank you. and no one is it really smart. The Joker ain't the only fool who'll do anything for you. Wir machen einen kleinen Sprung von 1962 nach 1981, denn da erschien der soeben gehörte Song von Juice Newton und der hieß Queen of Hearts. Und mit Queen of Hearts ist die Herzkönigin im Kartenspiel gemeint, denn auch der Bube kommt darin vor, wird hier als Joker bezeichnet. Die Geschichte erzählt von einer unglücklichen Liebe. Die Frau stellt fest, dass die Person, in die sie sich verliebt hat, das nicht erwidert, sondern das Ganze als Spiel ansieht. Und sie zieht die Konsequenzen daraus. Der Song wurde geschrieben von Hank DeVito, dem Pedal-Steel-Gitarristen in Emmylou Harris' Begleitband The Hot Band, und wurde erstmals 1979 von Dave Edmunds auf seinem Album Repeat When Necessary aufgenommen. Er wurde auch als Single veröffentlicht und erreichte in diesem Jahr, also 1979, Platz 11 in Großbritannien und Platz 12 in Irland. Der Song war aber sonst international nicht sehr erfolgreich. Die erfolgreichste Version des Songs wurde 1981 von der bereits genannten Juice Newton aufgenommen und ihre Version erreichte Platz 2 in den Vereinigten Staaten und in Südafrika und erreichte auch die Top 10 in Kanada, Australien, Dänemark, der Schweiz und Neuseeland. Wir halten also fest, das Original hat Dave Edmunds gemacht, aber die erfolgreichste Version stammt von Juice Newton. Und selbstverständlich gibt es eine deutschsprachige Version und die verorte ich der Sprache nach Österreich. Aber was weiß ich schon. Von den anderen Natur. Coupé, jetzt was hast du nur mit mir gemacht? Mit Zauberton, mit Rauberton, mit Schleiderton, ich hab den Verdacht. Du bist eine moderne Hex, du mit deinem super Sex. Du bist eine utopische Hex für dich, Coupé, jetzt ich steh auf dich. Du bist der moderne Hex. Also die deutschsprachige Version kommt von einer österreichischen Band namens Knickerbocker und die Platte wurde 1982 veröffentlicht und erreichte in Österreich Platz 3. In Deutschland kann ich da gar keine Notierung finden. Wahrscheinlich ist sie in Deutschland gar nicht erschienen. Aber wie gesagt, was weiß ich? Was ich weiß, ist die Tatsache, dass vom original englischen Text nichts übrig geblieben ist. Geht es in dem Originaltext um eine unglückliche Liebe, geht es hier einfach um eine tolle Frau, die gut aussieht und den Mann verhext. Ja, das war's dann auch schon. Aber she is show. Das war Shakin' Stevens, wie unschwer zu erkennen ist, mit dem Song Oh Julie. Und hier fleht er das Mädchen an, ihn nicht zu verlassen und er will alles dafür tun, dass sie bei ihm bleibt. Ja, die Geschichten kennen wir ja alle und wir wissen auch, wie manche davon enden. Oh Julie war Shakin' Stevens' dritte Nummer 1 Single in Großbritannien und seine erste als Autor, also er hat den Song selbst geschrieben. Das Arrangement für den Song schrieb der britische Leadgitarrist Mickey G., und es hat so einen Geschmack von Cajun Music dank der Akkordeonbegleitung von Geraint Watkins. Also Mickey G und Geraint Watkins sind in Großbritannien ganz bekannte Musiker. Und im Falle von Mickey G muss ich sagen, er war ein ganz bekannter Musiker, denn er ist bereits am 21. Januar 2009 verstorben. Die Chartplatzierungen von Oh Julie sind sehr beachtenswert. Australien Platz 3, Österreich Platz 1, Belgien Platz 3, Dänemark Platz 1, Finnland Platz 7, Frankreich Platz 17, Deutschland Platz 2, Irland Platz 1, Israel Platz 6, Niederlande Platz 1 und so weiter und so weiter. Sogar in der Schweiz Platz 1, in Schweden Platz 1 und in Simbabwe schaffte er es auf Platz 9. Däh. Was machen wir jetzt mit der deutschen Version? Ja, die kommt jetzt, das wissen Sie doch. Oh, oh, Julie, unter einer Palme liege ich und qualme und denk, ihr könnt mich alle mal abhauen und mal frei sein und nicht so richtig high sein und doch voll dabei sein. Davon träumt doch jeder mal. Du machst dir Sorge, gegangen seit jenem Morgen, als sie ganz plötzlich verschwand. Beim Zigaretten holen hab ich mich empfohlen, bin in Hemd und Hose durchgebrannt. Jede Menge Weiber mit und ohne Kleider bringen mich auf Gedanken, die ich zu Hause nie gehabt. Das tangiert mich nur peripher. Deine Haferflocken können mich nicht mehr schauen und deine Sprüche nerven nicht mehr. Abhauen und mal frei sein, von nicht so richtig high sein und doch voll dabei sein. Davon träumt doch jeder mal. Das also war die deutsche Version von Oh Julie und die hieß komischerweise auch Oh Julie. Na gut, wie soll sie auch sonst heißen? Gesungen wurde das von Benny und er heißt eigentlich Benny Schnier und stammt aus Raden in Westfalen. Er wurde am 28. April 1957 geboren und heißt eigentlich Hans-Jürgen. Ja, er ist deutscher Schlagersänger, Schauspieler sowie Fernseh- und Radiomoderator. Er ist in Deutschland bekannt geworden 1974 mit dem Song Du bist 16, die Coverversion von You're 16, das im Original von Johnny Burnett stammt, aber auch schon mal von Ringo Starr gesungen worden ist. Und zwei Jahre später folgte dann die deutsche Version von Amigo Charlie Brown. 1982 kam er dann heraus mit Oh Julie. Und auch an diesem Text wurde sehr viel verändert, denn er hat nichts mehr mit dem Originaltext zu tun. Benny steigt aus, er ist auf einer Insel, liegt unter einer Palme und qualmt sich einen und sagt, die ganze Welt kann mich am Abend besuchen. Ja, und damit ist dann die große Liebe zu Julie beendet. You can't be true. I trust that you, dear, hoping we'd find a way. Your kisses tell me that you and I are through, but I'll keep loving you, although you can't be true. Be true, there's nothing more to say. I trust that you'll hear, hoping we find a way. Your kisses tell me that you and I are through. I'll be blind. can't be true, dear. There's nothing more to say. I trusted you, dear, hoping we'd find a way. Die Liebe ist zu Ende. Das bestätigt auch Vera Lynn hier mit dem Song You Can't Be True, Dear. Der Song stammt aus dem Jahr 1948, ja, und er hört sich auch so an. Erstaunlich ist, dass Vera Lynn singt You Can't Be True, aber der Chor der Landwirte im Hintergrund, der jodelt You Can't Be True, Dear. Und damit erkennen Sie den Unterschied zwischen britischem Englisch und dem Continental Englisch. Ja, wieder was gelernt. Kommen wir zu der wichtigeren Frage, wer ist denn Vera Lynn? Die wurde am 20. März 1917 in London geboren und verstarb am 18. Juni 2020, man höre und staune, in Sussex. Sie war britische Sängerin und berühmt im Zweiten Weltkrieg wegen ihres Liedes »We'll Meet Again«. 1952 gelang ihr ein Nummer-1-Hit in Großbritannien, mit dem Song Auf Wiedersehen, Sweetheart, auf den wir in einer anderen Sendung noch einmal zu sprechen kommen werden. Auch ihr Album We'll Meet Again, The Very Best of Vera Lynn, kam 2009 noch einmal auf Platz 1 der britischen Albumcharts und sie war damals mit 92 Jahren die älteste lebende Sängerin, die unter den Top 20 gelistet wurde. Vera Lynn starb 2020 im gesegneten Alter von 103 Jahren. Nur Jopi Hesters wurde älter. Und wenn Sie während der ganzen Zeit des Liedes geglaubt haben, das kenne ich doch, das kenne ich doch. Ja, ich gebe Ihnen jetzt mal was zu staunen. Als Liebling der Frauen ist Oskar bekannt. Bei ihm sind die Mädels wie Wachs in der Hand. Doch Edith, die Schlaue, durchschaut ihn sofort. Sie glaubt seinen Schwüren kein einziges Wort. Und als er nicht aufhört, um Liebe zu flehen, gibt sie dem Adonis verschmitzt zu verstehen, du kannst nicht treu sein. Nein, nein, das kannst du nicht, wenn auch dein Mund mir wahre Liebe verspricht. In deinem Herzen hast du für viele Platz, darum bist du auch nicht für mich der richtige Schatz. Drum treibt mit der Liebe nur ja keinen Scherz. Sie ist zu empfindlich und geht an das Herz. Und wer da die Treue vergleicht mit dem Mai, 4 Wochen in Bonn und dann ist's vorbei. Der wundere sich nur nicht und sei nicht erstaunt, wenn man ihn erkennt und ins Öhrchen ihm raunt. Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht, wenn auch dein Mund mir wahre Liebe verspricht. In deinem Herzen hast du für viele Platz, darum bist du auch nicht für mich der richtige Schatz. Musik. Köln, würde man jetzt sagen, das geht doch ja nicht. Und ich würde darauf antworten, und das geht. Wieso ich jetzt auf Köln komme? Das Lied stammt von dort, denn den Text lieferte ein gewisser Gerhard Ebeler ab, der am 28. Januar 1877 in Köln geboren wurde und am 10. November 1956 in Bergisch Gladbach bei Köln verstorben ist. Er war ein Bildhauer, Büttenredner und Mundartdichter in kölscher Mundart. Also das mit der Bildhauerei, das beschränkte sich eher auf Grabdenkmäler, aber die karnevalistische Seite von ihm ist viel, viel bekannter. Und er war also Textdichter und sein Komponist war Hans Otten. Und die beiden haben 1935 das schöne Lied »Du kannst nicht treu sein« geschrieben. Und das schaffte es mal gerade zu einem Karnevalshit in Köln. Inzwischen ist er ja bundesweit bekannt und darüber hinaus, wie wir gehört haben, in der Version von Vera Lynn. Zu Ebelers großen Erfolgen gehören unter anderem die Lieder »Kölsche Mädchen, Kölsche Junge« aus dem Jahr 1927 oder »In der Höhnerjass 204« aus dem Jahr 1930. Die Höhnerjass, also die Hühnergasse in Köln, ist eine Straße mit, glaube ich, 4 oder 5 Häusern und die Hausnummer 204 liegt jenseits jeder erdenklichen Möglichkeit. Aber Möglichkeiten gibt es dort viele. Ich könnte das Lied ja mal spielen, aber ich kann es mir gerade noch verkneifen. Sie hören Popstop, das Musikradio. We'll be right back. Also hier muss ich wirklich nichts sagen, außer das war ABBA, das wissen Sie. Der Song hieß One of Us, das wissen Sie auch. Und Sie wissen sicherlich auch, dass dieser Song entstanden ist in einer schweren Krisenzeit, als sich die Bandmitglieder nicht mehr so richtig verstanden haben. Es geht um Trennung und das Fazit aus dem Song ist, einer von uns wird weinen, weil einer von uns lügt. So traurig wie die Geschichte ist, so schön ist auch der Song. Ich erinnere mich, als ich noch Musikclubs gemacht habe bei Popstop, da hatte ich zwei Sendungen, die nannte ich Abschied macht schöne Musik. Ja, da ist was dran. Und wenn Sie mal über die Musikstücke nachdenken, in denen es um Trennung geht, die haben immer schöne Melodien. Das ist so richtig was fürs Herz. Ja, die deutsche Fassung ist auch was fürs Herz. Und, ach, was soll ich erzählen, die kommt jetzt. Das war Marianne Rosenberg mit Ich sah deine Tränen, der deutschen Coverversion von One of Us. Ich habe die Version von Marianne Rosenberg genommen, es gibt auch andere, aber Marianne Rosenberg musste schon in der letzten Sendung zurückstecken gegenüber Gitte Henning, so war es jetzt nur fair, dann Marianne zu nehmen. Der Song läuft etwas anders ab. Da treffen sich zwei Einsame, die von ihren Partnern verlassen worden sind und tun sich zusammen. Also das hat dann schon wieder etwas Positives, aber die Melodie ist ja die gleiche und der deutsche Text stammt von Bert Meinunger. Der Song wurde 1982 veröffentlicht und erreichte Platz 66 in der deutschen Hitparade. In der ZDF-Hitparade schaffte Marianne Rosenberg mit dem Song am 5. April 1982 den zweiten Platz. Die Version von ABBA kam bereits 1981 auf den Markt und hat ganz andere Charts-Platzierungen zu melden. Deutschland Platz 1, Österreich Platz 3, Schweiz Platz 3 und United Kingdom Platz 3. Sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Neil Diamond macht es immer. Neil Diamond ist immer richtig und Neil Diamond ist immer wieder gut. Das war sein Song Forever in Blue Jeans, den er im Februar 1979 als Single veröffentlicht hat. Er war vorher auf dem Album You Don't Bring Me Flowers zu hören. Der Song erreichte im März 1979 Platz 20 der Billboard Hot 100 Charts und Platz 2 der Easy Listening Charts. Die Botschaft des Songs ist, dass die einfachen Dinge die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sind. Und es war Neil Diamonds Lieblingslied im Jahr 1979. Der Song wurde benutzt, um den Verkauf von Blue Jeans anzukurbeln. Das ist ganz klar bei dem Titel. Aber es geht eben nicht um Blue Jeans. Das ist in der deutschen Version wohl etwas anders, wie Sie gleich hören werden. Die Chartplatzierungen für Forever in Blue Jeans: Kanada Platz 10, Neuseeland 22, Südafrika Platz 7 und in Westdeutschland Platz 31. In Großbritannien wurde der Song mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Den Kopf verdrehst und zu mir steht mein Engel in Blue Jeans. Was du tust, was du mir sagst, das hab ich nie gewusst. Das macht mir immer wieder neuen Mut und tut so gut, mein Engel in Blue Jeans. Dies ist die Zeit. Dies ist die Nacht für uns beide gemacht, die uns bleibt. Und dein Gefühl tief in mir und dafür auch in dir. Wenn du liebst, dann ist mir klar, dass du mir alles gibst. Und du sagst, dass du dich nicht schnell verliebst, weil du so bist. Mein Engel in Blue Jeans, babe. Du bist da, du stehst vor mir und bist zum Greifen da. Und das ist so, wie es noch niemals war. So wunderbar, mein Engel in Blue Jeans. Dies ist die Zeit. Dies ist die Nacht für uns beide gemacht, die uns bleibt. Und dein Gefühl tief in mir und dafür auch in dir. Wie du gehst, wie du mich ansiehst und du mich verstehst, wie du mir so total den Kopf verdrehst und zu mir stehst. My Engel in Blue Jeans, babe. Wie du gehst, wie du mich ansiehst und du mich verstehst, wie du mir so total den Kopf verdrehst und zu mir stehst. Was du tust, was du mir sagst, das hab ich nie gewusst. Das macht mir immer wieder neuen Mut. Die deutsche Version Engel in Blue Jeans kommt hier von Bernd Klüver. Der wurde ja bekannt bei uns in Deutschland mit dem Lied Der Junge mit der Mundharmonika. Das war ja ein Riesenerfolg für ihn. Und Bernd Klüver ist am 10. April 1948 in Hildesheim geboren und am 28. Juli 2011 in Palma auf Mallorca gestorben. Er begann seine Karriere als Sänger beim Talentschuppen auf der Funkausstellung 1971 in Berlin. Dann folgte ein Plattenvertrag beim Label Hansa und mit dem Titel Sie kommt wieder trat er im Mai 1972 erstmals in der ZDF-Hitparade auf. Am 20. Januar 1973 stellte er dann dort das Lied Der Junge mit der Mundharmonika vor, mit dem ihm sein erster Nummer 1 Hit gelang. Es folgten weitere erfolgreiche Songs wie Der kleine Prinz oder Das Tor zum Garten der Träume und Bevor du einschläfst. Klüver beteiligte sich auch zweimal an deutschen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest. 1983 wurde er mit dem von Dieter Bohlen geschriebenen Titel mit 17 Dritter und 1985 mit Der Wind von Palermo Fünfter. Insgesamt verkaufte er über 10 Millionen Tonträger, hatte über 5000 Auftritte auf europäischen Bühnen und gewann zahlreiche Preise. Insgesamt veröffentlichte er 17 Studioalben. Thank you. is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in their row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, das war Elton John mit Nikita und das ist eine Singleauskopplung aus dem Album Ice on Fire und wurde im September 1985 veröffentlicht. Ich muss mich jetzt sehr kurz fassen, damit ich die deutsche Version noch so lange wie möglich spielen kann. Der Song wurde von Elton John komponiert und Bernie Taupin schrieb wie üblich den Text. Der Song soll die Teilung in Ost und West anhand der fiktiven Figur Nikita darstellen, die an der Berliner Mauer auf ostdeutscher Seite als Grenzsoldat postiert ist. Elton John, der zu der Zeit mit einer Deutschen verheiratet war, verarbeitete damit seine Erlebnisse im geteilten Berlin. Der Song wurde weltweit mit 2x Silber, 4x Gold und 8x Platin ausgezeichnet. Die deutsche Version stammt von Bernhard Brink und ich muss sagen, der hält sich ziemlich getreu an den englischen Originaltext und damit verabschiede ich mich auch schon bei Ihnen hier bei Popstop, dem Musikradio. Bis zum nächsten Mal und verbleibe Ihr Alexander Stock. Madet Jod und tschüss. Dort im anderen Teil von unserer Welt, wenn die Angst sich an dich krallt und wenn dein Schatten auf die Mauer fällt, ich sah dich auf Wache stehen, grauer Zinnsoldat im Teufelskreis. Die Augen wie erfrorenes Feuer, das Herz begraben unter Schnee und Eis. Oh Nikita, du weißt nichts von mir, Gräben trennen mich von dir, und doch bin ich mir manchmal ziemlich sicher. Nikita, du fühlst wie ich. Oh Nikita, was ist Hoffnung wert, solang man uns zu hassen lädt. Mancher sagt, wir wären wie Nacht und Licht. Doch ich, Nikita, ich glaube es nicht. Sehnst dich danach, mehr zu sein als immer nur ein Zinnsoldat. Du hältst dich mit Träumen wahr und zählst die Sterne hinterm Stacheldraht. Und wenn der Morgen graut und wenn jeder jeden besser kennt, und wenn das Meer des Schweigens taut, werden wir merken, dass uns wenig trennt. Oh Nikita, was ist Hoffnung wert, solang man uns zu hassen lädt. Mancher sagt, wir wären wie Nacht und Licht. Doch ich, Nikita, ich glaube es nicht.